Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. So, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Ich wünsche euch allen einen. Elli, aufpassen. Moin. Wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Bin gerade mit Mäuschen am Gassi gehen. Richtig knackig kalt geworden. Boah, ich habe mir am Freitag einen Nerv eingeklemmt und das ist eine Katastrophe. Das ist nicht schön. Versuche, so gut es geht, mit dem Hund rauszugehen und ja, habe ja starke Schmerzmittel bekommen, weil der, ich glaube, Orthopäde oder was, wo ich hin wollte, der fühlte sich nicht gut. Ich soll am Montag wieder kommen, damit er mir ein paar Spritzen setzt. Aber ich glaube, das kann ich knicken. Weiter Schmerzmittel einwerfen und dann hoffen, dass die Schmerzen dann von Tag zu Tag besser werden. So, wünsche euch allen noch einen schönen zweiten Advent. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt oder so ähnlich.